Wertspeicher. Die Meinung, dass alle Ressourcen knapp und begrenzt sind, ist ein Missverständnis der eigentlichen Bedeutung von Knappheit, dem wichtigsten Prinzip der Ökonomie. Die absolute Menge jedes auf der Erde vorkommenden Rohstoffs ist für uns zu groß, um überhaupt erfasst oder verstanden zu werden, und stellt in keiner Weise eine tatsächliche Höchstgrenze dessen dar, was wir davon produzieren könnten. Wir haben die Erdoberfläche auf der Suche nach benötigten Mineralien bisher kaum angekratzt, und je mehr wir suchen und je tiefer wir graben, desto mehr Ressourcen finden wir. Was die eigentliche und tatsächliche Mengenbegrenzung jeder Ressource darstellt, ist die uns Menschen zur Verfügung stehende Zeit, die für die Produktion aufgewendet wird, da es sich hierbei um die einzige wirklich knappe Ressource handelt, bis zur Erschaffung von Bitcoin. In seinem meisterhaften Buch The Ultimate Resource erklärt der verstorbene Ökonom Julian Simon, dass die einzige begrenzte Ressource und tatsächlich das einzige, wofür der Begriff Ressource tatsächlich zutrifft, die uns Menschen zur Verfügung stehende Zeit ist. Jeder Mensch hat eine begrenzte Zeit auf Erden, und das ist die einzige Knappheit, mit der wir es als Individuen zu tun haben. In einer Gesellschaft definiert sich unsere einzige Knappheit aus der gesamten Zeit, die den Mitgliedern dieser Gesellschaft zur Verfügung steht, um verschiedene Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Man kann immer noch etwas mehr von irgendeinem Gut produzieren, wenn man nur genügend menschliche Zeit dafür aufwendet. Die wirklichen Kosten eines Gutes sind also immer seine Opportunitätskosten in Form von Gütern, auf deren Herstellung verzichtet wurde. In der gesamten Menschheitsgeschichte ist uns noch nie auch nur ein einziger Rohstoff oder eine einzige Ressource ausgegangen, und der Preis für praktisch alle Ressourcen ist heute niedriger als in der Vergangenheit, weil unser technologischer Fortschritt es uns ermöglicht, sie zu niedrigeren Kosten in Bezug auf unsere verfügbare Zeit herzustellen. Nicht nur, dass uns die Rohstoffe nicht ausgegangen sind, auch die nachgewiesenen Reserven der einzelnen Ressourcen sind mit der Zeit und trotz steigendem Verbrauch gestiegen. Wenn Ressourcen als endlich betrachtet werden sollen, dann würden die vorhandenen Lagerbestände parallel zu unserem gestiegenen Verbrauch mit der Zeit abnehmen. Aber selbst wenn wir immer mehr Ressourcen verbrauchen, sinken die Preise weiter. Denn die technologischen Verbesserungen zum Auffinden und Fördern der Ressourcen ermöglichen es uns, immer mehr davon zu fördern. Erdöl, die lebenswichtige Grundlage aller modernen Volkswirtschaften, ist dank recht zuverlässiger Statistiken das beste Beispiel dafür. Abbildung 20, wie dem PDF zu entnehmen, zeigt, dass trotz des anhaltenden Anstiegs von Verbrauch und Produktion gegenüber dem Vorjahr die nachgewiesenen Reserven noch schneller steigen. Laut Daten aus dem statistischen Bericht von BP war die jährliche Erdölproduktion im Jahr 2015 46% höher als 1980, obwohl der Verbrauch um 55% stieg. Die Erdölreserven hingegen sind um 148% gestiegen, etwa das Dreifache des Anstiegs von Produktion und Verbrauch. Ähnliche Statistiken lassen sich für Ressourcen mit unterschiedlichen Vorkommen in der Erdkruste erstellen. Die Seltenheit einer Ressource bestimmt die relativen Kosten für ihre Gewinnung aus der Erde. Häufiger vorkommende Metalle wie Eisen und Kupfer sind leicht zu entdecken und daher relativ günstig. Seltenere Metalle wie Silber und Gold sind teurer. Die Höchstgrenze, wie viel wir von jedem dieser Metalle produzieren können, bleiben jedoch die Opportunitätskosten ihrer Produktion im Verhältnis zueinander und nicht ihre absolute Menge. Es gibt keinen besseren Beweis dafür als die Tatsache, dass das seltenste Metall in der Erdkruste, Gold, seit Jahrtausenden abgebaut wird und im Zuge des technologischen Fortschritts immer mehr abgebaut wird, wie in Kapitel 3 zu sehen ist. Wenn die jährliche Produktion des seltensten Metalls in der Erdkruste jedes Jahr steigt, dann ergibt es keinen Sinn, von irgendeinem natürlichen Rohstoff zu sprechen, der in seiner Menge im praktischen Sinne begrenzt ist. Knappheit ist nur bei materiellen Ressourcen relativ, wobei die Unterschiede in den Gewinnungskosten der bestimmende Faktor sind, die den Grad der Knappheit definieren. Die einzige Knappheit, wie Julian Simon glänzend zeigte, besteht in der aufgewendeten Zeit, die von uns für die Produktion dieser Metalle aufgewendet werden muss, und deshalb steigt der globale Lohn weltweit weiter an, sodass Produkte und Materialien in Bezug auf die menschliche Arbeit immer billiger werden. Dieses ökonomische Konzept lässt sich nur schwer nachvollziehen und heizt die endlosen hysterischen Diskussionen an, die uns von den Umweltbewegungen durch jahrzehntelange apokalyptische Panikmache aufgezwungen wurden. Julian Simon tat sein Bestes, um diese Hysterie zu bekämpfen, indem er eine der am weitesten verbreiteten Panikmachen des 20. Jahrhunderts mit einer berühmten 10-Jahres-Wette widerlegte. Paul Ehrlich hatte mehrere apokalyptische Bücher geschrieben, in denen er argumentierte, dass die Erde am Rande der Katastrophe stehe, weil ihr die lebenswichtigen Ressourcen ausgehen. Er hinterlegte seine Behauptungen mit präzisen Vorhersagen, ab wann die Ressourcen erschöpft sein würden. Simon forderte Ehrlich im Jahr 1980 auf, beliebige Rohstoffe und einen Zeitraum von mehr als einem Jahr zu benennen und wettete mit ihm $10.000, dass der inflationsbereinigte Preis für jedes dieser Metalle am Ende des Zeitraums niedriger sein würde als zu Beginn. Ehrlich wählte Kupfer, Chrom, Nickel, Zinn und Wolfram, allesamt Rohstoffe, von denen er vorhergesagt hatte, dass sie bald zur Neige gehen würden. Doch bis 1990 waren die Preise für jedes dieser Metalle gesunken und das Niveau der Jahresproduktion gestiegen, obwohl die Menschheit in der Zwischenzeit um 800 Millionen Menschen zugenommen hatte, was den größten jemals verzeichneten Anstieg in einem einzigen Jahrzehnt darstellte. Je mehr Menschen existieren, desto mehr dieser Rohstoffe können produziert werden. Noch wichtiger ist vielleicht, wie der Ökonom Michael Kremer argumentiert, dass der grundlegende Antrieb des menschlichen Fortschritts nicht Rohstoffe, sondern technologische Problemlösungen sind. Technologie ist von Natur aus sowohl ein nicht ausschließbares Gut, was bedeutet, dass sobald eine Person etwas erfindet, alle anderen es kopieren und davon profitieren können, als auch ein nicht konkurrierendes Gut, was bedeutet, dass eine Person, die von einer Erfindung profitiert, den Nutzen der anderen Benutzer nicht verringert. Ein gutes Beispiel ist das Rad. Sobald es von jemandem erfunden wurde, konnten alle anderen es kopieren und ihr eigenes Rad bauen, und die Verwendung ihres eigenen Rades würde in keiner Weise die Fähigkeit der anderen einschränken, davon zu profitieren. Geniale Ideen sind selten und nur eine kleine Minderheit von Personen ist in der Lage, sie zu entwickeln. Größere Bevölkerungsgruppen werden folglich mehr Technologien und Ideen hervorbringen als kleinere Bevölkerungsgruppen, und da der Nutzen allen zugute kommt, ist es besser, in einer Welt mit einer größeren Bevölkerung zu leben. Je mehr Menschen auf der Erde existieren, desto mehr Technologien und produktive Ideen werden erdacht. Es können folglich mehr Menschen von diesen Ideen profitieren und sie voneinander kopieren, was zu einer höheren Produktivität der menschlichen Zeit und einem verbesserten Lebensstandard führt. Kremer veranschaulicht dies, indem er zeigt, dass mit zunehmender Bevölkerungszahl der Erde die Wachstumsrate der Bevölkerung eher gestiegen als gesunken ist. Das Modell von Malthus sagt voraus, dass wenn der Mensch durch seinen Ressourcenverbrauch eine Belastung gewesen wäre, Folgendes gilt. Je größer die Bevölkerung, desto geringer die Menge der jedem Einzelnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und desto geringer die Rate des Wirtschaftswachstums und damit des Bevölkerungswachstums. Weil jedoch der Mensch selbst die Ressource ist und produktive Ideen der Motor der wirtschaftlichen Produktion sind, führt eine größere Bevölkerungszahl zu mehr produktiven Ideen und Technologien, einer höheren Pro-Kopf-Produktion und besseren Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung größerer Bevölkerungen. Darüber hinaus zeigt Kremer, wie einzelne, stärker besiedelte Regionen ein schnelleres Wirtschaftswachstum und einen schnelleren Fortschritt erlebten als dünn besiedelte. Es ist falsch, Rohstoffe als Ressourcen zu bezeichnen, denn der Mensch ist kein passiver Verbraucher von Manna, das vom Himmel fällt. Rohstoffe sind immer ein Produkt aus menschlicher Arbeit und Einfallsreichtum, wodurch der Mensch zur eigentlichen Ressource wird, denn menschliche Zeit, Mühe und Kreativität können immer genutzt werden, um mehr Output zu produzieren. Das ewige Dilemma, das wir Menschen mit unserer Zeit haben, betrifft die Frage, wie wir den mit unserer Zeit produzierten Wert für die Zukunft speichern können. Während die menschliche Zeit endlich ist, ist alles andere praktisch unendlich verfügbar und kann in immer größeren Mengen produziert werden, sofern nur mehr menschliche Zeit dafür aufgewendet wird. Welches Objekt der Mensch auch immer als Wertspeicher wählen würde, sein Wert würde steigen, und weil immer größere Mengen von diesem Objekt gemacht werden können, würden andere Marktteilnehmer mehr davon produzieren, um sich den darin gespeicherten Wert anzueignen. Die Japesen ließen Okif Sprengstoff und fortschrittliche Schiffe herbeibringen, um mehr Reissteine für sie herzustellen und sich den in den vorhandenen Steinen gespeicherten Wert anzueignen. Die Afrikaner ließen die Europäer Schiffsladungen voller Perlen einführen, um den in ihren Perlen gespeicherten Wert zu erwerben. Mit Ausnahme von Gold wurde jedes andere Metall, das als Geldmedium verwendet wurde, so lange überproduziert, bis sein Preis zusammenbrach. Moderne Volkswirtschaften haben keynesianisch agierende Zentralbanken, die immer so tun, als würden sie die Inflation bekämpfen, während sie gleichzeitig allmählich oder kurzfristig den Wert ihres eigenen Geldes untergraben, wie in Kapitel 4 erläutert. Als die Amerikaner vor kurzem begannen, ihre Wohnungen als Mittel zum Sparen zu nutzen, wurde das Angebot an Wohnungen so stark erhöht, dass die Preise kollabierten. Während die monetäre Inflation fortschreitet, kann die große Anzahl an Blasen als spekulative Wette auf die Chance verstanden werden, einen nützlichen Wertspeicher zu finden. Nur Gold war bisher in der Lage, dieses Problem dank seiner chemischen Zusammensetzung, die es niemandem ermöglicht, sein Angebot aufzublähen, nahezu zu lösen. Diese besondere Eigenschaft führte zu einer der glorreichsten Epochen der Menschheitsgeschichte. Nachdem das Gold jedoch immer stärker unter eine staatliche Kontrolle fiel, begrenzte dies bald seine monetäre Rolle, indem es durch Geld ersetzt wurde, das vom Staat emittiert wurde und dessen Wertverlauf katastrophal war. Dies gibt Aufschluss über eine erstaunliche Facette der technischen Leistung, die Bitcoin ausmacht. Zum ersten Mal hat die Menschheit Zugriff auf ein Gut, dessen Angebot streng begrenzt ist. Unabhängig davon, wie viele Menschen das Netzwerk nutzen, wie sehr der Bitcoin-Wert steigt und wie fortschrittlich die Geräte sind, mit denen er hergestellt wird, kann es höchstens 21 Millionen Bitcoins geben. Es gibt keine technische Möglichkeit, das Angebot aufgrund einer gestiegenen Nachfrage zu erhöhen. Sollten mehr Menschen nach Bitcoin verlangen, ist der einzige Weg, die Nachfrage zu befriedigen, die Bewertung des bestehenden Angebots. Da jeder Bitcoin in 100 Millionen Satoshis unterteilbar ist, gibt es viel Spielraum für das Wachstum von Bitcoin, da nach Wertzuwachs immer kleinere Einheiten verwendet werden können. Dadurch entsteht eine neue Art von Vermögenswert, der sich gut eignet, um die Rolle eines Wertspeichers zu übernehmen. Bis zur Erfindung von Bitcoin waren alle Formen von Geld in ihrer Menge unbegrenzt produzierbar und damit nicht in der Lage, ihren Wert über einen langen Zeitraum zu speichern. Die unveränderliche Geldmenge von Bitcoin macht ihn zudem am besten geeigneten Medium, um den Wert der begrenzten menschlichen Zeit zu speichern und damit wohl zum besten Wertspeicher, den die Menschheit je erfunden hat. Anders ausgedrückt ist Bitcoin der billigste Weg, um die Zukunft zu kaufen, denn Bitcoin ist das einzige Medium, das garantiert nicht entwertet werden kann, unabhängig davon, wie stark sein Wert steigt. Im Jahr 2018, als Bitcoin erst 9 Jahre alt war, wurde es bereits von Millionen von Menschen weltweit genutzt. Seine aktuelle Angebotswachstumsrate ist vergleichbar mit der von globalen Reservewährungen. Im Hinblick auf das in Kapitel 1 dargestellte Stock-to-Flow-Verhältnis war die Anzahl der bestehenden Bitcoins im Jahr 2017 rund 25 Mal größer als die Anzahl der im Jahr 2017 neu produzierten Coins. Dies ist immer noch weniger als die Hälfte des Verhältnisses von Gold, aber um das Jahr 2022 herum wird das Stock-to-Flow-Verhältnis von Bitcoin das von Gold übertreffen und bis 2025 wird es etwa doppelt so hoch sein wie das von Gold und wird in Zukunft weiter schnell ansteigen, während das von Gold angesichts der in Kapitel 3 beschriebenen Dynamik des Goldmanagements in etwa gleich bleiben wird. Um das Jahr 2140 herum wird es kein Geldmengenwachstum an Bitcoins mehr geben, wodurch das Stock-to-Flow-Verhältnis zu diesem Zeitpunkt unendlich groß wird. Es wird zum ersten Mal vorkommen, dass eine Ware oder ein Gut dieses Ziel erreicht. Ein wichtiger Aspekt des reduzierten Angebots an Bitcoins und der kontinuierlich abnehmenden Rate, mit der die Geldmenge wächst, besteht darin, den Bestand an vorhandenen Bitcoins im Vergleich zum neuen Angebot sehr groß zu machen. In diesem Sinne ähnelt das Bitcoin-Mining dem Goldabbau. Für Bitcoin als monetäres Medium wird dadurch sichergestellt, dass im Vergleich zu anderen Geldern, deren Geldmenge leicht vergrößert werden kann, weniger Zeit und Mühe in die Sicherstellung der Versorgung mit neuen Bitcoins investiert werden muss. Auf diese Weise kann mehr Zeit und Mühe für eine sinnvolle wirtschaftliche Produktion aufgewendet werden, die dann gegen Bitcoins eingetauscht werden kann. Wenn die Blocksubvention zurückgeht, werden die für das Mining von Bitcoins eingesetzten Ressourcen hauptsächlich für die Abwicklung der Transaktion und damit für die Sicherung des Netzwerks und nicht für die Herstellung neuer Coins belohnt. Fast über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg wurden physische Objekte als Wertspeicher verwendet. Die Funktion der Wertspeicherung brauchte keine physische Form, aber eine zu haben bietet die Möglichkeit, die Erhöhung der Anzahl an Wertspeichern zu erschweren. Bitcoin, der keine physische Präsenz hat, sondern eine rein digitale Struktur besitzt, ist in der Lage, eine streng kontrollierte Knappheit zu bieten. Kein teilbares und bewegliches physisches Material konnte jemals zuvor diese Eigenschaft aufweisen. Bitcoin ermöglicht es uns, Werte digital zu transportieren, ohne dabei von der physischen Welt abhängig zu sein. Dies erlaubt den weltweiten Transfer großer Summen innerhalb von Minuten. Die strenge digitale Knappheit der Bitcoin-Token kombiniert die besten Elemente physischer monetärer Medien, ohne sich dabei die physischen Nachteile aus der Handhabung und dem Transport zu erkaufen. Bei Bitcoin könnte es sich um die geeignetste Technologie zum Sparen handeln, die jemals entwickelt wurde.